Herzlich willkommen im Leben. Herzlich willkommen zu Alles auf Anfang. Und hier ist er, das Krönchen der Schöpfung. Hier ist Paul Panzer! Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Gil. Dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Dank, Freunde, und herzlich willkommen in Kiel. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Gleich schwierige Fragen zu Beginn. Woher kommen wir? Von draußen, ja, ich weiß. Die Physiker kommen bei der Frage, woher wir kommen, ja gern mit dem Urknall. Vor 13 Milliarden Jahren hat es ordentlich geknallt und alles war da. Eigentlich unlogisch, normalerweise knallt es und irgendwas ist weg. Ja, aber je nachdem, wie man es sieht, wenn dein Hamster aus dem vierten Stock fällt und auf den Boden knallt, entsteht ja auch was Neues. Also so muss man das mit einer gewissen Entspanntheit betrachten. Es hat geknallt und alles war da. Das Universum, Galaxien, Planeten. Und das Universum dehnt sich immer noch aus. Und wir mit ihm. Der eine mehr, der andere weniger. Ja? Wenn er also mal wieder auf der Waage steht, nicht sagen, oh, scheiß Pizza. Nein, scheiß Universum. Wir können gar nicht anders als uns ausdehnen. Wir können nichts dafür. Der Profi spricht ja auch von der Big Bang-Theorie. Von der Hilde Lange dachte, damit wäre die Geburt unseres Sohnes Bolle gemeint. Was der aber auch ein Theater veranstaltet hat bei seiner Geburt, der Bolle. Er wollte nicht raus, der Junge. Komplikationen heißt das heute. Der Arzt völlig aufgeregt, ihr Kind liegt falsch rum. Wo ich sage, ja, dann dreht doch die Frau rum, ne? Dann wird das schon wieder irgendwie passen. Ja, es ist ein sehr komplexer Vorgang in unserem Leben, in der Natur, die Geburt. Ich sage, Hilde, komm, ich fahre dich, nächste scharfe Kurve und der Junge liegt im Fußraum. Aber es ist dann oft doch nicht so einfach. Wir waren dann im Krankenhaus, wie gesagt, Bolle, falsch rum, Komplikation. Ich hasse ja Krankenhäuser, aber da schon nach 6 Minuten dachte ich, ey, Mann, das muss doch mal weitergehen. Ich sage, Hilde, gleich ist hier Schichtwechsel. Da sind wir für ein paar Minuten alleine. Da vorne an der Wand hängt so ein Defibrillator. Gib mir 2 Minuten. Das Ding arbeitet mit Drehstrom. 2 Minuten, Hilde. Und der Junge klebt an der Fliese. Nein, sie wollte es dann doch alternativ. Dann haben die, wirklich faszinierend, haben die den Jungen tatsächlich gedreht. In Hilde, dieser. Unglaublich. Ich sag zu diesem indischen Arzt, ich sag, Junge, wenn das hier nicht mehr läuft, machst du einen Schlüsseldienst auf. Ja, das Wahnsinn. Dann haben die den. Dann haben die den Jungen da rausgefummelt. Hä? Wie so ein Fischmeck, der zwischen den Fahrersitz gerutscht ist. Wahnsinn. Der Arzt sich immer gefreut. Oh, was wird es denn? Was wird es denn? Was wird es denn? Ich sag, wenn du dem weiter so eine Arme ziehst, wird es ein Affe. Dann kannst du ihn wohl behalten. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, jedenfalls haben sie ihn dann rausgekriegt. Nach 36 Stunden. Waren ja freitags hin. Und dann sonntags nachts, 0:02 Uhr. Landung der Außerirdischen. Bolle war da. Hilde außer sich vor Glück. Ein Sonntagskind. Wir haben ein Sonntagskind, Paul. Du weißt, was das heißt. Ich sag, klar, kurz nach 12, guck ihn dir an. Geisterstunde. Ja, der ja. Es sind nicht alle Kinder hübsch bei der Geburt. Die Frauen glauben das immer. Die Frauen werden bei der Geburt von der Natur versorgt mit Glücksferomonze. Die glauben alles. Der kann sich ein Kantholz zwischen die Brust schieben, dann sagt die, oh, was für ein süßes Kind. Ja, die kriegen das nicht mit. Ja. Völlig. Das muss auch so sein. Die Natur versorgt die mit Glücksferomons, damit die ihr Kind nicht gleich in einem Körbchen nach Panama schicken. Ja, wir Männer kriegen nichts. Wir Männer kriegen nichts ab von diesem Glücksferomons. Ne? Muss ja einer einen klaren Kopf behalten. Ja? Zur Not muss ja einer das Kind tauschen. Ja, natürlich. Und es ist nicht einfacher geworden. Mittlerweile verpassen die den Kindern Namensschilder mit Kabelbinder. Daran erkennst du den erfahrenen Mehrfachvater am Seitenschneider. Mich kriegen sie mit so einem Mist nicht mehr. Wahnsinn. Das Wunder des Lebens. Ist schon faszinierend, ja. Aber auch eklig. Wenn sie dir dann das kleine Paketchen geben, ne, so völlig mit so einem weißen Zeug überzogen, wie so ein Bodenturner. Mir war ja eh schon nicht gut. Ich habe ja schon 3 Tage da im Krankenhaus verbracht, mich nur ernährt vom Kaffeeautomaten auf dem Flur. Nur das Pulver gegessen, ich habe nur das Pulver gegessen. Ja, ich bin doch kein Idiot. Ich trinke doch keine Milch aus dem Automaten von einer Säuglingsstation, ja, das können sie einem anderen verkaufen, aber doch nicht mir. Hä? Na ja, von wegen. Alles Müller oder was? Mir war wirklich, ich bin dann ausgestiegen. Ja? Und als ich dann wieder so wach geworden bin, im Aufwachraum, als einziger Vater, dann machst du dir schon Gedanken über Evolution und ob das alles so richtig ist, auf diese Art und Weise Kinder zu kriegen. Dass die Evolution sich das so ausgedacht hat. Es gibt ja auch viel einfachere Wege, für Nachwuchs zu sorgen. Guck doch mal bei Hühnern. Ja, die legen Eier. Das wäre doch viel praktischer. Auch für uns Männer. Ne? Du fährst nicht 6 Mal umsonst in das Krankenhaus. Riesen Stress. Nee. Kriegst irgendwann eine SMS. Ei ist da, bitte abholen. Ja, du kannst, ja. Da kommt keine Hektik auf. Holst du ab vom Kombi, trägst du hoch in die Wohnung, Kinderzimmer, Heizung auf 5. Irgendwann knackt es, Schalen wegfegen, Kinder. Ja. Aber wir machen ja heute in unserer zivilisierten Welt, wir machen ja aus allem ein Drama. Guck doch mal, wie hochtechnisiert heute so eine Geburt geworden ist. Die Frauen heute, die bekommen Narkotte, die bekommen eine Betäubung. Spinalnarkotte heißt das. Die klemmen die an der Wirbelsäule was ab, die haben keine Schmerzen mehr. Ne? Während der Geburt, Pediküre, Fernsehgucken, Umschalten. Ja. Faszinierend. Hinten Nerv abgeklemmt, kein Schmerz. Hab gleich nachgefragt, ob man auf die Art und Weise nicht auch andere Dinge abklemmen kann. Aber das, ne, so dieses ständige, diesen Sprechreiz oder das kriegst du nicht weg. Da hat sich die Evolution was ganz Feines ausgedacht. Da ist nichts abzuklemmen. Ja. Sehr komplex geworden. Geht doch mal in die Steinzeit. Geht doch mal zurück vor 100.000 Jahren. Unsere Vorfahren, die Steinzeit-Heinis. Da war Kinderkriegen noch ein völlig normaler Prozess. Da war die Frau irgendwo im Wald beim Brombeerenpflücken. Plötzlich. Flup, flup, flup. Da lag Kevin Frank, Jacqueline in der Distel. Ja. Da wurde nicht irgendwie jedem Quatsch so ein Aufhebens drum gemacht. Da hieß es noch nicht, oh, das Köpfchen guckt schon raus. Das Köpfchen guckt schon raus. Na und? Die hätten gesagt, guck nicht, pflück Beeren. Ja? Da musstest du mitmachen. Da musstest du. Aber das. Hast du schon Kinder? Ja, ne? Nicht vom Brombeeren pflücken. Ja, jetzt so genau wolltest du. Wir haben uns so ein bisschen weg. Wo geht ihr hin? Hey! Wo geht ihr hin? Kaum hören die was von Kindern machen, sind die weg, du. Ja, aber ihr nennt es faul! Tja, damals wie heute, geht immer um Fortpflanzung, ne? Oder auch nur noch um Pflanzung, je nachdem, wie man es sieht. Wir haben uns wegverändert vom Natürlichen. Guck doch mal heute, geh doch mal heute in die Kinderzimmer. Gerade von jungen Eltern, die ihr erstes Kind bekommen. Wir mussten zu meiner Nichte Claritza. Claritza hat ein Kind gekriegt. Hat ein Kind von ihrem Mann. So. Ist ja auch schon nicht immer so. Ne? Da sind wir stundenlang mit dem Auto gefahren. Ich wollte ja gar nicht, aber Hilde, komm, wir fahren Claritza besuchen. Okay. Du kommst dann zu jungen Familien, die ihr erstes Kind gekriegt haben. Da dreht sich ja alles um das Neugeborene. Ne? Du wirst ja, sobald du ankommst, direkt zur Wiege geschoben. Ob du willst oder nicht. Bitte hier entlang. Paul, bitte, bitte, bitte, bitte hier. Ich sage, ich saß 4 Stunden im Auto, könnte ich mal... später. Bitte hier entlang. Bitte, bitte, bitte. Wie bei so einer Brandschutzübung. Bitte hier entlang. Bitte, bitte alle hier entlang. Bitte hier. Und leise bitte, leise bitte. Dann sind wir da durch den Flur. Wie die heiligen drei Könige. Den Flur hatte ich auch anders in Erinnerung. Plötzlich war alles so ganz schwarz-weiß. Ich sag, habt ihr Schimmel? Nein, das waren die Ultraschallbilder von Tag 0001 bis zur Geburt. Und ich musste mir jedes einzelne angucken. Hier, Paul, bitte hier, hier fängt's an. Bitte, bitte, bitte hier entlang, bitte hier entlang, bitte. Bitte hier entlang. Stehst du da vom Polaroid? Schwarz? Da winkt sie. Das Bild ist schwarz. Ja, es war Nacht. Na, dann wirst du weiter, weiter, bitte hier entlang, bitte. Irgendwann stehst du vorm Kinderzimmer. Großes Schild. Hier träumt Angelina. Paul, leise bitte, leise bitte. Dann wirst du reingeschoben vor die Wiege. Tada, Angelina. 2 Tage alt, 8000 Gramm. Behaart wie Magnum. Ich sag, lieber Gott, bitte lass sie jetzt nicht fragen. Na, wie findet ihr sie? Bolle direkt, fett, Alter, fett, Alter. Ich sag das. Ah, verstehe, so mal eben. Fett, Alter. Ja. Kannst du natürlich nicht sagen. Ich hab's auch gedacht. Ich hab auch gedacht, das Gesicht vom Kellerfenster und die Ratten machen einen Umweg. Aber wie? Das kannst du einer Mutter nicht sagen. Wahnsinn. Völlig behütet mittlerweile die Kinder. Ne? Wir achten auf alles, wir achten auf alles. Mit der Liebe, da können wir ja schon mal sparen, aber Hauptsache Technik ist da. Geh doch heute mal in die Kinderzimmer der Kinder, noch vor der Geburt. Du denkst, du stehst auf der Expo. Alles zugekleistert mit Technik. Ah, guck mal hier, unser neues Babyfonze, das Babyfonze. Über 30 Kilometer Reichweite. Wozu mache ich denn Kinder, wenn ich plötzlich Reichweite will? Na, wir wollen ja noch Zeit für uns. Ne? Hm. Sitzt beim Essen, Kind schreit. Schatz, unser Kind schreit. Okay, wir nehmen den nächsten Flieger nach Hause. Ja, ja, ja. Dann. Hochtechnisiert, keine Frage. Über Angelinas Bettchen hing eine riesen XXL-Spieluhr, voll elektronisch, mit so rotierenden Greifarmen. Riesenteil, riesig, integrierte Lichtorgel. Ich sag, mach das Ding bloß nicht abends an, ihr landet ihr glatt eine 747 im Flur. Ja, völlig übertrieben. Wer hat's gekauft? Der Vater, natürlich. Hatte so eine Fernbedienung am Gürtel. Guck mal, Paul. Ist toll, ne? Über 80 Melodien. Hat das rote Pferd sich einfach umgedreht und mit. Und diese Melodie, ich meine, richtig mal, ja. Coding, Mr. Raider. Coding, Mr. Horn. Sowas braucht doch kein Kind. Drückt auf den nächsten Knopf. Da fängt das Bettchen an zu wippen. Voll pneumatisch. Leise bitte, Paul. Ich sag leise. Draußen gehen die Leute vorbei, die denken, was machen die da drinne? Goldschürfen? Ja. Nach 3 Tagen hast du kein Kind mehr, hast einen Cocktail. Das gibt's doch nicht. Völlig beknackt. Väter. Total begeistert. Ja, Paul, das ist Hightech. Das Modell Sputnik. Das neueste auf dem Markt. Bis plötzlich Angelina in einem riesen Schwall 9 Liter Milupa-Ersatzmilch auf Papa verteilt hat. Da stand er da. Was war das denn? Ich sag, ja, Modell Sputnik. Hä? Sag ich, dein Kind ist gerade in die Erdatmosphäre eingetreten. Wir werden immer beknackter. Wir werden immer beknackter. Man hat bei Ausgrabungen von Steinzeitleuten Dinge gefunden, von denen man glaubte, das waren die Spielzeuge. Damit haben sich die beschäftigt. Kleine Stöckchen, abgerundete Holzsteinchen, Knochen, Mobiles. So einfach kommen wir heute nicht mehr damit weg. Ja? Wo haben wir denn heute noch Knochen, Mobiles? Außer auf der Fashion Week. Ja? Aber normalerweise ist es doch so, dass... Man kann das heute noch sehen bei so Naturvölkern. Bei Naturvölkern, bei den Yanomami-Indianern oder bei den Awa, die... Doch, die hießen so. Die also fernab jeder Zivilisation aufwachsen. Das ist noch so ein bisschen wie in der Steinzeit. Den Vätern ist doch egal, womit das Kind spielt. Holz, Steine, Klapperschlange. Na und? Das Kind wird schon rausfinden, an welchem Ende die Rassel sitzt. Das ist denen egal. Da wird sich aber noch intensiv um die Kinder gekümmert. Die Mutter dieser Naturvölker, die tragen ihre Kinder permanent mit bei sich. Entweder auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Wie so ein Opossum. Und die kriegen alles mit. Die kriegen alles mit. Das Kind vorne festgebunden. Wenn die Mutter oben kocht, dann sitzt das Kind unten am Feuer. Ja, wieder was gelernt. So riecht Fleisch. Ja, aber es ist natürlich. Wir machen ja heute ein völliges Theater bei unseren Kindern. Die dürfen ja auch nichts mehr. Nein, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nein, nicht raus. Da ist Sauerstoff. Bleib bloß drin. Nein, nein. Nicht auf dem Bauklettern, nicht auf dem Bauklettern. Nein, nein, nein, die Schwerkraft, die Schwerkraft. Nur Theater. Guck doch mal, alleine wenn wir heute unsere Kinder für so eine Autofahrt präparieren. Die Kinder werden ja so eingepackt. Dagegen war der Felix Baumgartner leicht bekleidet. Ja, alles. Doppelvollschalen, Integralsitz, unten Bodenblech, unter Seitenaufprallschutz, Seitenairbag, Ober-, Unterlippen, Kanten, Abdichtung. Clarissas Kind, Angelina, muss bei der Autofahrt einen Helm tragen. Neugeborenenhelm. Sitzt dann da, hat dann so eine halbe Kokosnuss auf der Rübe, sieht. Fehlt nur noch die schwer entflammbare Windel. Völlig übertrieben. 400 Kilometer Sicherheitsgurt verbaut. Wahnsinn. Ja, Paul, sicher ist sicher. Ich sag, Clarissa, ihr fahrt zum Supermarkt. Der ist 400 Meter entfernt. Ihr fahrt einen riesigen Geländewagen mit schusssicheren Fenstern. Dein Mann muss während der Fahrt neben dem Auto herlaufen und den Bereich sichern. Was willst du denn noch? Ich frage mich ja, wie die Evolution darauf reagieren soll. Das hat die Evolution ja immer ausgezeichnet. Die Evolution hat sich gemerkt, was braucht der Mensch noch oder was braucht er nicht mehr. Und in die entsprechende Richtung wurde entwickelt. Ja? Wenn wir jetzt heute unsere Kinder so behüten, was ist die nächste Entwicklungsstufe? Kinder, die eh nicht mehr beansprucht werden. Knochen? Nee, komm, lass mal weg. Gräten reichen. Ja, so gut war er auch nicht, aber vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Nein, die Evolution ist auch an einem Punkt, wo die sagt, was soll ich machen? Guck dir Bolle an. Faul, unaufgeweckt, bequem, ständig auf dem Sofa. Wohin soll die Evolution den weiterentwickeln? Was ist die nächste Stufe von Bolle? Was ist Bolle 2.0? Wie sehen Bolles Kinder aus? Nur noch ein Auge? 16:9, klar. HD ready. Finger keine mehr, nur noch so ein Greifer für die Fernbedienung, ne? Und für die Nachos. Rücken vorgekrümmt für das Sofa Söderkamp von Ikea. Nasenlöcher braucht er nicht. Warum? Hat er keine Finger mehr. Ja? Und hier untenrum nur noch so ein USB-Stick. Ne? Um das Nötigste rüberzuladen. Sicherheit ist ein großes Thema. Ja. Fortbewegung vor 100.000 Jahren war viel einfacher erklärt. Seitdem wir das Rad erfunden haben, vor 2.000 Jahren, drehen wir durch. Fortbewegung in der Steinzeit hieß zu Fuß. Laufen. Da war nicht viel Spielraum. Und die waren ja ständig darauf bedacht, oh Gott, wir müssen immer in höchster Alarmbereitschaft. Immer auf dem Sprung. Und nicht nur so, wie wir das heute meinen, wenn wir morgens wach werden. Oh, Mist, oh, die Bahn geht gleich. Na komm, den Flur kann ich noch streichen. Die waren immer am Gucken. Immer zur Not schnell weg. Und nicht wie heute, gesellschaftlich, die Alten und die Kranken. In der Steinzeit, nur wer mitkam, kam mit. Das war so. Da wurde Oma im Winter noch ein Kotelett in die Hand gedrückt. Dann hieß es, bleib hier sitzen, am Winter holen wir dich wieder ab. Ja? Sogar Kinder. Wenn sich ein Kind einen Fuß gebrochen hat, hat der Bruder schon gefragt, kann ich sein Zimmer haben? Du wusstest nicht, wie es ausgeht. Wenn Opa im Winter mal wieder zu viel gehustet hat, wurde schon seine Fellweste verlost. Ja. Wie gesagt, das Rad wurde erst vor 2000 Jahren erfunden. Davor, ja, so ein Rollator mit viereckigen Blöcken hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Geschweige denn von Essen auf Rädern. Deswegen haben wir ja heute zum Teil die Überbevölkerung. Als Steinzeitmensch, wenn du 28 wurdest, warst du ein alter Sack. Da haben die Jüngeren schon gefragt, nehmen wir noch mit zur Jagd oder lesen wir ihm die Bingo-Zahlen vor? Das? Ja. Und heute? Überbevölkerung, Überalterung der Gesellschaft, moralisch keine Frage. Wir kümmern uns darum und das muss auch so sein. Aber evolutionstechnisch betrachtet, ein Riesenproblem. Damals 28, heute der älteste Mensch, 112. Habe ich gelesen beim Guinness. Ein Chinez natürlich. Ein Chinez, 112 Jahre alt. In China leben 1,4 Milliarden Menschen. Wenn die alle gleichzeitig hochspringen, fallen uns hier die Tassen aus dem Schrank. Ja, es ist doch kein Wunder, dass die Erde eiert. Da wurde nicht jeder mitgenommen. Aber heute haben wir Zeit. Lass es raus, Mädchen. Komm, lass es einfach. Heute haben wir Zeit, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen. Früher war das anders. Und wie gesagt, viele haben es nicht geschafft. Wenn man dir gesagt hat, warte hier in der Höhle, hat man sich gewundert, ne? Wenn die anderen anfingen, alles einzuladen, plötzlich weg. Haben wir heute noch oft, wenn wir in den Süden fahren. Ne? Irgendwas habe ich vergessen. Ne? Kann auch mal die Oma gewesen sein. Zu Hause ist am schönsten, ja, das stimmt. Das ist übrigens so geblieben, bis heute. Ne? Dieses Mütterliche hat sich über Evolutionen hinweggesetzt. Dass Mutter die Beste ist, war damals wie heute. Was denn? Wer wohnt alles noch bei Mutti, von den Älteren? Natürlich wohnst du noch bei Mutti, sehe ich doch, wie dein Hemd gebügelt ist. Das gibt's. Du musst dich nicht schämen. Mir tut's bis heute leid, dass ich bei Mutter ausgezogen bin. Ich habe nie wieder danach irgendwo gebügelte Socken gesehen. Nie wieder. Das ist und bleibt was ganz Besonderes. Wo sonst kannst du nachts um 4 total besoffen nach Hause kommen, deine Klamotten stehen vor Dreck, du hast eingetrockneten Senf auf dem Hemd, die Nase blutverkrustet, weil du gegen den Briefkasten gerannt bist. Überall anders hättest du Stress. Nur Mutter empfängt dich mit den Worten, ach Jung, du hast bestimmt Hunger. Ja? Das gibt's sonst nicht mehr. Wir gehen immer auf Nummer sicher. Wir haben diesen Überlebensinstinkt verloren. Wir haben plötzlich ganz viel Zeit, uns Fragen zu stellen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum bin ich hier? Was soll das alles? Ja. Früher waren die Fragen nicht da. Da hast du in deiner Höhle gesessen, bitterkalt, wurdest von verfeindeten Menschenaffen angegriffen. Vor der Höhle lungerten Rudel Bergpumas, die darauf gewartet haben, dass du rauskommst. Da hast du dir nicht die Frage gestellt, macht das eigentlich Sinn, was ich hier mache? Plötzlich ist es so. Immer auf Nummer sicher. Wir trauen uns nichts mehr. Die Steinzeitleute, die haben ja Versuch und Irrtum noch gelebt. Oder eben nicht mehr. Die standen vor einer riesen Schlucht. Oh, wie kommen wir? Du bist der Schwächste, spring rüber. Ja, warum? Ich bin der Schwächste. Ja eben, wenn du das schaffst, schaffen wir das auch. Da gab es noch ganz klare Maßregelungen. Heute dürfen wir nichts mehr. Du darfst heute nichts mehr. Ich war vor ein paar Wochen in Einkaufszentrum. Habt ihr sowas hier? Ich war vor ein paar Wochen in Einkaufszentrum. So ein Laden hatte Neueröffnung, so ein Waffenladen. Eröffnen ja im Moment überall, wo du dich fragst, wozu braucht jemand im Alltag eine Armbrust mit Laservisier? Habe ich bis heute nicht verstanden. Aber egal, es war Neueröffnung. Hilde war in so einem Laden für French Nails, ne? Hier, wo die Frauen in so einem Gipsblock rumkratzen für 30 Euro. Und ich stand vor diesem neu eröffneten Laden. Überall hingen so Luftballonschlangen rum. Und da stand ein kleines Mädchen, vielleicht 2 Jahre alt, und war dabei, einen Luftballon so zu quetschen. Ne? Wie Kinder das schon mal machen. So nah am Gesicht, die Augen so weit aufgerissen, wo du als Erwachsener stehst und denkst, oh nee. Aber das Kind. Völlige Paralyse. Und dann geheult, wie bei einer Luftschutzübung. Sich dann den nächsten Luftballon genommen. Ne? Also sowas rein Menschliches. Und ich stand da völlig fasziniert bei und dachte, komm, hast ein bisschen Zeit, machst du mit. Mir an so einem Kaktus so ein Dorn abgebrochen, mir so eine Luftballonschlange genommen und richtig Gas gegeben. Steht plötzlich so ein Typ vor mir, vom Einkaufszentrum. Schwarze, hochglänzende Klamotten, eine schwarze Kappe auf, einer von der Chicorée, ja. Vom Einkaufszentrum. Sicherheitsdienst vom Einkaufszentrum. Hat doch hier groß stehen. AHBK, BKV, Chicorée, ja. Hier so ein Wappen drauf, so ein Ding um den Gürtel mit so wichtigen Dingen wie Kabelbinder, Handyhalter, Korkenzieher, Pfefferspray. Steht vor mir. Hey, da ist eine neue Eröffnung von dem Laden. Du bist ein Luftballon kaputt. Du bist krank Typ oder was? Soll ich dir rausschmeißen? Wenn. Wo ich. Ich sag, wenn ich nicht wüsste, dass du vor mir stehst, würde ich sagen, du stehst im Funkloch. Ja, kein Wort verstanden. Kein Wort verstanden. Hey, ich bin dir von Sicherheitsdienst. Ich hab hier Hausrecht. Ich sag, du hast Hausrecht im Einkaufszentrum? Wo wohnst du denn? Im Sofortbildautomaten, oder was? Hä? Du darfst nichts mehr. Dann macht er an seinem Gürtel so ein Knöpfchen auf und so ein Täschchen. Ich sag, meinst du, du machst mir jetzt Angst, weil du da so ein Geräteschuppen um die Plauze trägst, oder was? Holt Pfefferspray raus. Ich sage, Amigo, jetzt ganz im Ernst. Du willst ja jetzt nicht wegen so einem blöden Luftballon hier. Ich sage, du solltest beim nächsten Mal gucken, in welche Richtung die Düse steht. Von diesem Gerät, ne? Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wo ist eigentlich das kleine Mädchen hin? Das kleine Mädchen stand in einer Wolke aus Pfefferspray. Du hast nur unten die weißen Kommunionsschüchen gesehen und die rudernden Hände, ne? Wie so eine Figur von Baba Papa. Hatte schon auf nur einatmen umgeschaltet. Dann stand er da, die Chicorée. Oh! Ich sag, ja, das trifft es wohl am besten. Das wollte ich nicht. Ich hoffe, du kannst den Satz noch auf Russisch, weil da kommt der Vater von dem Mädchen aus dem Waffenladen. Ich frage mich ja ernsthaft, wie wir als Menschen überhaupt so weit gekommen sind. Das muss doch erst sich die letzten 20, 30 Jahre entwickelt haben mit unserem Sicherheitswahn. Vor ein paar Tagen wurde der Alfred-Nobel-Preis vergeben. Nimm doch mal den Alfred Nobel, hat das Dynamit erfunden. Das hätte er doch nie erfunden, wenn wir immer so ängstlich gewesen wären wie heute. Der hat das ja ausprobiert. Das war ja keine Lego-Simulation. Der hat sich ja 5, 6 Mal die Woche Dach weggesprengt. So, Kinder, heute essen wir im Freien. Ja. Scheitern gehörte mit zum Leben. Oder gehen wir ins Mittelalter. Die heilige Inquisition, die Hexenjäger. Die haben einfach mal so mitten auf dem Acker ein Feuer gemacht. Wenn die darauf gewartet hätten, bis der Tüfter einen Stempel drauf gemacht hätte, die Hexe wäre verhungert. Darfst du ja heute nicht mehr. Wo darfst du heute noch einfach so auf dem Feld ein Feuer machen? Außer wenn St. Pauli spielt. Aber normalerweise ist das doch gar nicht mehr möglich. Ich wollte hier auf der Bühne ein Feuer machen, ne? Weil ich dachte, oh, schöne Dekoration. Sieht also nicht nur hier jetzt heute in Kiel, sondern überhaupt. Versuch sowas mal zu genehmigen. Da rufst du an beim Ordnungsamt? Tut, tut. Ja. Ich sag, wir würden gerne auf der Bühne ein Feuer machen. Klick, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut. So was kriegst du gar nicht mehr genehmigt. Die glauben dir das gar nicht. Nachdem dann weitere Gespräche folgten, sagt der ernsthaft zu mir, ja, Feuer auf der Bühne geht nicht. Ich sage, ja, aber ich brauche ein Feuer. Ja, nehmen Sie einen Ventilator, binden da Tücher dran. Der Ventilator pustet die Tücher in die Luft und sie strahlen das rot an. Ich sage, das kann ich machen, aber was ist mit dem Feuer? Ja, das ist das dann. Was ist? Ja, das ist das dann, das Feuer. Nein. Ja, aber sieht so aus. Nein. Ja, die Leute glauben das, aber ich sage, die Leute sind doch nicht bescheuert. Sag ich, wie machst du denn zu Hause deine Ravioli warm? Durch Reibung? Wir werden nur verarscht. Wir werden nur verarscht. Da sind wir nicht alleine mit. Guck mal nach Amerika, hier in die USA. Noch schlimmer. Ein Leben voller Sicherheitsbestimmungen. Wir hatten aus Amerika eine Waschmaschine bestellt. Große Waschmaschine. Kommt an, Schild. Achtung, Kleinteile, nicht verschlucken. Auf einer Waschmaschine. Die sind völlig... Die machen auch wie ihre Gabeln beim Essen Korken drauf. Ne? Weil sie vielleicht nicht merken, ach, ist gar kein Mund, ist ein Auge. Vollidioten. Die schreiben Sicherheitshinweise für Sicherheitshinweise. Habe ich schon gehabt. Achtung, dieser Warnhinweis könnte infolge von Übersetzungsfehlern seine Warnfunktion verlieren. Ach, die meinen aufpassen, ich dachte drauffassen. Schatz, rufst du kurz einen Arzt? Ich habe gerade keine Finger mehr. Es ist untersagt, während der Funktion in den laufenden Fleischwolf zu fassen. Ach, echt? Ich wollte gerade meine Frau rausholen. Ja. Wir brauchen doch sowas nicht. Wir sollten uns eigentlich ausdrücken können und doch schlagen wir uns immer wieder auf dem Gipfel der Zivilisation die Köpfe ein. Sprache in der Steinzeit gab es ja nicht in der Form. Die hatten Gestik und Laute. Hatte viele Bedeutungen. Da. Da nicht. Guck mal. Bleib da weg. Bist du doof oder was? Also es... Man brauchte nicht viel. Wir wären damit eigentlich klargekommen, bis die Frauen plötzlich anfingen nachzufragen. Ja? Dann war es nicht mehr so einfach. Da konntest du nicht. Ja, ich weiß. So klingt's, wenn genau die Hälfte klatscht. Er, sie. Der Mann hat gesagt, Fleisch. Und dachte eigentlich, alles ist klar. Bis die Frau anfing, was für ein Fleisch? Rücken? Filet? Geht auch Fuß? Der Mann hat gesagt, komm. Und die Frau sagt, nee, warum? Die anderen bleiben da auch noch. Plötzlich wurde es kompliziert. Und da hat sich der Mann irgendwann entschieden zu sagen, weißt du was? Ich gehe allein auf die Jagd und du bleibst in der Höhle. Die Frauen haben sich ja quasi im Sitzen weiterentwickelt. Und wenn du dann... Ja, ich liebe diese Beliebtheit unter Frauen. Die Männer kriegen auch noch ihr Fett ab, ja? Und so wurde sich entschieden. Der Mann hat gesagt, ich bin Jäger. Der Mann ist Jäger. Das wurde vor 100.000 Jahren schon in unsere DNS mit eingewoben. Der Mann ist Jäger. Schnell, präzise, tödlich, auf den Punkt. 5 Minuten alles geben und dann Rest vom Tag frei. Das war das, was... Hey, nicht, was du meinst. Die Frauen waren die Sammler. Ja. Stellt euch die Situation vor 100.000 Jahren. Die Männer gehen auf die Jagd, eine Gruppe von Männern schleicht über die Kuppe. Entdeckt das Mammut. Atakama, Huda, Pabuftaya, Mama, Mamu, Mamu, Hashakatayama, Mamu. Genau, Hektik. Die Frauen zur gleichen Zeit tauchen auf einer Lichtung auf. Die Männer nähern sich. Mamu, Mamu, Kakachukabukaya, Funga, Punga. Und wieder bei den Frauen. Eine Blume. Eine gelbe Blume. Die Männer greifen an, das Mammut wehrt sich. Eine blaue Blume. Ah, hast du auch eine blaue Blume? Die Männer greifen an, sie schwitzen. Die Pheromone erfüllen den Raum. Achakadaima, hu, erste Speere fliegen. Sie ist wirklich schön, die gelbe Blume. Nehmen wir sie mit? Achakabako, erste Zähne fliegen, nicht nur vom Mammut. Fünf Mann sterben an diesem Tag. Der Mann kommt nach einer Stunde nach Hause und bringt 40 Tonnen Fleischwurst mit. Die Frauen kommen 6 Stunden später und haben nichts. Sie konnten sich nicht entscheiden. Ja? Ja. Es ist überhaupt nicht schlimm. Wir Männer leiden da heute noch drunter. Die Narben sitzen tief bei uns. Manchmal kommt das durch, dieses Ursprüngliche, dieses Rudimentäre. Guck doch mal, wenn ein Mann vorm Fernseher sitzt, WM-Endspiel, Elfmeterschießen. Und die Frau tritt vor den Fernseher und sagt, soll mal Fotos gucken? Ja, da kommt das wieder raus. Ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt. Die Formel ist einfach. Der Mann ist Jäger, schnell, präzise, tödlich auf den Punkt. Frauen sind Sammler. Holz rennt nicht weg. Konnte ja keine Ahnung, dass wir uns so gut entwickeln würden im Rahmen der Evolution. Und trotzdem glaube ich, dass wir heute in einem richtigen Dilemma stecken. Ja? Wir haben ja unser Grundprogramm verlassen. Wir haben ja genug Nahrung, wir haben ja ein Dach über dem Kopf. Wir haben ja ein Bett, wir sind ja im RTL-2-Modus. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Evolution vorgesehen hatte, dass wir uns so gut entwickeln. Wir waren die Einzigen aus einer Gruppe von kleinen Mitschleimorganismen, die sich so gut entwickelt haben. Wir haben ja alle gleich angefangen, aber wir waren es, die Motivation hatten, uns so weiter zu entwickeln. Nimm doch mal unsere Mitprimaten. Guck dir doch mal so einen Orang-Utan an. Ein Orang-Utan, angefangen wie wir, hatte trotzdem nie die Motivation, einen Rasenkantentrümmer zu entwickeln. Das ist uns eigen. Oder ein Eichhörnchen. Käme nie auf die Idee, oh, ich bräuchte mal ein Glätteisen. Oder eine Kupplung. Ein Chamäleon würde nie sagen, ich bräuchte jetzt dringend mal so eine Ralfarbtabelle. Oder ein paar pseudoisochromatische Testtafeln. Mit meinen Augen stimmt was nicht. Und in 10 Millionen Jahren kam eine Kuh nie auf die Idee, oh, der Euter ist so schwer, mach's Reifen drunter. Das waren wir. Hilde liest morgens im Horoskop, nehmen Sie sich mal Zeit für sich. Heißt für mich, ich kriege kein Abendessen. Ja. Das hat zum Teil so weitreichende Folgen. Horoskop. Hilde war mal eine Zeit lang regelrecht verfallen, hat immer bei so einer Telefon-Horoskop-Hotline angerufen. Mit Sitz in Mexiko. So ein Schwachsinn. Sie werden heute viel Geld verlieren. Ja. Dieser Anruf kostet 18,99 Euro pro Millisekunde. Mobilpreise können bis in die Privatinsolvenz abweichen. Die Mädchen mögen sowas. Esoterik. Das Bleigießen an Silvester entscheidet darüber, wie mein Jahr verläuft. Kennt ihr das Bleigießen? Letztes Jahr Bleigießen. Katastrophe. Von Anfang an. Bolle direkt das Bleigießen mit dem Fondue verwechselt. Direkt Ärger. Ich wollte ja gar nicht. Paul, du bist dran. Ich sage, ich will. Paul, du bist dran. Dann musste ich Bleigießen. Da kriegst du ja dieses Fännchen in die Hand. Dann musst du da so einen Bleimarienkäfer aus der Verpackung reinlegen und musst das Blei schmelzen lassen über einem Teelicht. Ich spul mal vor. Irgendwann ist das Blei weich. Du schüttest es in ein Glas mit Wattler. Klingelingelingelingeling. Und ich hatte einen Klumpen. Jetzt steht Klumpen aber nicht auf der Rückseite der Erklärungen. Das war so ein Bleiklumpen mit so einem Röhrchen, was so abstand. Hilde meint, es wäre ein Staubsauger. Was glaubt ihr, wer seit einem Jahr die Hausarbeit machen muss? Nur weil ich einen Klumpen mit Röhrchen gegossen habe. Das sind die Frauen. Nur Frauen sind in der Lage, sowas wie Esoterik zu praktizieren. Unglaublich. Du machst Bleigießen, hast einen Klumpen und die Frau sagt, oh, eine Taube, die einen Ring im Schnabel hält. Nein, doch. Und die Taube sitzt auf einem herzförmigen Sofa. Nein, das ist eine Mücke, die bei 240 gegen die Windschutzscheibe geknallt. Nein, es ist eine Taube mit einem Ring. Du willst mich heiraten. Nein, doch, nein, doch. Feier doch allein Silvester, Arschloch. Und schon wird aus Esoterik Cholerik. Ja? So läuft das bei uns ab an Silvester. Esoterik ist so ein Ersatzding, wirklich für uns Menschen, was wir uns ausgedacht haben, nur um zu verleugnen, dass wir alle nur kleine Sandkörnchen im Getriebe dieser Eieruhr sind, die Leben heißt. Ja, sehr philosophisch. Hilde wollte mal mit mir auf der Esoterik-Messe. Ich war in der Garage, gerade irgendwie einen Rasenmäher am kaputt reparieren. Kommt Hilde in die Garage. Paul, hier, es ist Esoterika. Ich sag, was für eine Erika? Ich hab doch... Nein, das ist eine Esoterikmesse. Da müssen wir hin. Ich, so wie ich war, mit Hilde auf der Esoterikmesse. Wenn ihr mal Verrückte sehen wollt, dann geht auf so eine Esoterikmesse. Dagegen sind die Jungs von diesen Star-Trek-Treffen harmlose Bürokraten. Das sag ich euch. Ja. Esoterikmesse. Wir kommen schon an, schon am Eingang steht so eine Frau, wo ich von Weitem dachte, das ist irgendwie ein Garderobenständer für Bartdicktücher. Sehr suspekt. Ich meine Karte gegeben. Hallo. Ja, ich habe ein Ticket. Holt aus ihrer Tasche so einen kleinen Stein. So einen lilanen Stein. Das ist ein Amethyst. Der ist gut für Selbstbewusstsein. Wie willst du denn darauf reagieren? Ich sage, hier hast du eine 15er Mutter, die scheint dir zu fehlen. Ja, bitte. Ich kann mit sowas nichts anfangen. Ich kann mit sowas nichts anfangen, tut mir leid. Dann sind wir da über diese Esoterikmesse gestolpert. Auf dieser Esoterikmesse rennen nur Verrückte rum. Alles Leute, die sich irgendwie mit der Seele beschäftigen. Ich musste mal wieder dringend, treffe auf so eine junge Gruppe von Therapeuten, Pädagogen, keine Ahnung. Ich sage, Entschuldigung, wissen Sie, wo die Toilette ist? Du weißt nicht, wo die Toilette ist, aber das musst du echt ganz alleine rausfinden. Ne? Wenn... Ich sage, was? Ich muss mal dringend... Ey, du, das macht dich echt wütend, ne? Dass du die nicht findest. Fing der eine an, mir Nacken zu massieren? Sozialarbeiter, ja, ja. Hey Junge, ich weiß nicht, wo die Toilette ist, aber ich bring dich hin. Verlass dich auf mich, ey. Pisse. Nur Beknackte. Weiter über die Messe gestolpert, Leute, die mit Pendel rumrennen. Leute, die an UFOs glauben, an Außerirdische. Leute, die nachts auf Bäume klettern und darauf warten, dass sie von Außerirdischen abgeholt werden. Ich sag, warte bis Dienstag, da kommt die Müllabfuhr. Ja? Ich kann mit diesen Dingen nichts anfangen, ja? Ich möchte auch keinem zu nahe treten. Jeder muss das selber wissen. Esoterik. Es gibt ja auch im Fernsehen. Kennt ihr diese Wahrsagerinnen aus dem Fernsehen, die diese Karten legen? Ach, ich... Hast du dich umgesetzt, oder was? Habe ich mal nachts angerufen bei so einer Wahrsagerin. Alles Scharlatane. Wollen alle mit unserem Leid Geld verdienen. Konnten nicht pennen, nachts um 4 angerufen. Kommst ja relativ schnell durch. Tut. Tut. Ja, hallo. Wer ist denn da? Ich sag, was glaubst du denn? Mach mal deinen Job. Ha? Wenn du das Wahrsagerin, ja, was soll das? Du bist müde. Ich sag, ja, 3:30. Ne? So. Du bist einsam? Ich sag, nee, in der Küche lungern 40 nackte Schwedinnen rum. Ich wollte einfach mal raus. Oh, oh, das Skelett. Ich sag, ja, ich hab abgenommen. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Da, was denn? Das sieht nicht gut aus. Was denn? Das sieht gar nicht gut aus. Was denn? Tut mir leid, deine Zeit ist um. Ruf mal wieder an. Du. Verarschung. Das ist nur Verarschung. Wir haben unser Grundprogramm verlassen. Ich glaube, ihr macht da ganz andere Sachen als zuhören da oben. Was läuft da ab? Und gerade, was für ein Gequietsche. Das ist wie bei einer Krötenwanderung. Oder? Wir. Nee, hör auf. Jetzt. Nee, ich will. Wenn ich damit einmal anfange, Arschgeigen. Das ist gerade. Gerade bei. Der Gag ist eh am Arsch. Den können wir mal überspringen, ja? Man merkt noch oft, dass wir. Woher wir kommen. Also auf die Frage habe ich mittlerweile Antworten. Ne? Gerade wir Männer. Uns Männer scheinen da meistens zu stören, dass wir keine Affen mehr sind. Wenn du. Gibt's ja. Hör doch mal auf. Gibt's ja auch, nee, la la la la, gibt's ja auch immer wieder, dass wir. Esoterik. Wir Männer, macht ruhig euer Ding, ich bin hier, ich warte bitte. Wenn ihr wieder klar seid. gibt so kleine Scheiße. Es gibt so kleine Momente. Und wenn ihr dann müsst ihr das. Es gibt so. Es gibt so kleine Momente, wo man das wirklich noch. Weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Guck doch mal beim Essen. Guck doch mal, wenn Männer essen. Also wenn Männer alleine essen. Wenn die Frauen dabei sind, klar. Ja, können wir sogar mit Besteck. Aber wehe, der Mann ist alleine. Wehe, der Mann kommt von der Arbeit, hat richtig Hunger. Hunger. Wird die Pizza aufgerissen, Backofen? Rein. Normalerweise braucht die Pizza 20 Minuten. Egal, außen kross, innen Eis. Vier Minuten um. Oh, ein Pilz schon weich. Und wehe, die Pizza ist fertig. Wehe, die Pizza ist fertig. Kochend heiß, egal. Wir kennen nur eine Richtung, wir kennen nur rein. Der Gaumen hängt schon wie so ein Theatervorhang hinten runter. Es ist uns egal. Uns interessiert das nicht. Wir wollen diese Pizza reinschaufeln. Ah, wie so eine Katze. Auch ein Auge zu. Immer wieder verbrennen. Man sollte eigentlich denken, wir haben was gelernt. Autsch. Egal, geh rein. Zwischen den Aus einfach reinschieben. Wir Männer schlucken ja auch nicht. Wir hebeln runter. Wenn wir Männer richtig Hunger haben, ist uns Farbe, Aussehen, Temperatur, Konsistenz völlig egal. Da kommt der Affe durch. Da kommt der Affe durch. Was glaubt ihr Frauen denn, warum wir Männer Autos so toll finden? Oder Motorräder? Dinge, die schnell Strecke machen. Wir sind 100.000 Jahre gelaufen. Wir haben keine Lust mehr zu laufen. Ihr wart in der Höhle. Wir sind gelaufen. Ja, wir sind gelaufen. Und deshalb... Wir Männer lieben alles, was uns ermöglicht, unseren Körper nicht mehr zu benutzen. Autos, Motorräder, Flugzeuge, Laubsauger. Ja. Was glaubt ihr Frauen denn, warum wir Männer so gern in den Baumarkt gehen? Doch nicht, weil wir arbeiten wollen. Nein, wir sehen, wir könnten. Das reicht uns. Der Baumarkt ist unsere letzte Lichtung. In der Zivilisation. Das ist der Übergang von der Tundra zum Dschungel. Da können wir Mann sein. Seit ein paar Jahren rennen da ja auch Frauen rum im Baumarkt. Aber nur im Mittelgang, nur im Mittelgang. In die kleinen Seitengänge trauen die sich nicht rein, weil da finden die nicht mehr raus. Und wenn ich mal einen Mann mit einer Frau im Seitengang sehe, dann weiß ich, der will die loswerden. Der will die loswerden. Ausgesetzt in der Wildnis. Ich war mal mit Hilde im Baumarkt. Standen wir im Gang 23 für Kupferfittings. Und dann bin ich weg. Allein gelassen. Bin ich raus, weggeschlichen. Ne? Abteilung für Baddichtungen, Lacke und Farben. Raus ins Freie zur Currywurstbude. Was für ein schöner Tag. Da habe ich eine Currywurst gegessen, Prospekte geguckt, andere Männer gegrüßt. Irgendwann wieder reingeschlichen. Dann am Eingang auf einem 9-Zoll-Monitor einen 4-stündigen Film darüber geguckt, wie man Holz auf Gärung sägt. Einen richtig schönen Tag gemacht. Aber auch der schönste Tag geht irgendwann zu Ende. Kam abends die Durchsage. Verehrte Kunden, wir schließen gleich. Eine Frau Panzer möchte im Raum für Hohlraumdübel abgeholt werden. Ich weiß nicht, was mit uns Männern los ist. Und es hat sich geändert. In der Steinzeit, wenn der Mann groß war, stark, behaart, war das schon viel wert. Heute sind die Frauen anspruchsvoller. Sie gucken schon noch drauf, was macht der Mann, was hat der für einen Job. Es gibt ja viele Berufe, da drehen die Frauen durch. Schauspieler, Sänger, Ärzte, Piloten, Superstars. Wenn eine Frau einen Mann in einer Uniform... Ich sehe das manchmal, wenn ich fliege, dann stehen sie da, die Stewardessen von Lufthansa. Und warten auf den Captain. Hallo Captain. Na, heute schon was gelandet? Mich nehmen die ja gar nicht wahr. Als Kunden. Meckern gleich rum. Letztens am Kaffee gefragt. Direkt rumgemeckert. Steigen Sie erst mal ins Flugzeug. Ja, ist ja oh. Ja. Es gibt Berufe, die haben einen ganz anderen Stellenwert. Wir sind in die Schweiz geflogen mit Hilde und ihrer Mutter. So. Und es gibt ja Dinge, die kriegst du nur in der Schweiz. Und ich dachte, wenn ich schon mal die Schwiegermutter dabei habe, informiere ich mich gleich über ein paar Dinge, die es auch nur in der Schweiz gibt. Und wir saßen also im Flugzeug und da habt ihr das auch gesehen? Gott sei Dank. Und dann kam wieder dieses Feeling auf, ne, von wegen, ach, hätte ich doch einen anderen Beruf. Einem kleinen Jungen während des Flugs ging es nicht schlecht. Ja, wenn ihr mich hier so rausbringt, der Freund, das war das letzte Mal, dass ich hier in Kiel war, du, wenn das so weitergeht. Nein, ihr seid ein tolles Publikum. Vielen Dank dafür. Dieser kleine Junge. Einem kleinen Jungen ging es schlecht. Der lag auf dem Mittelgang, hatte schon Pfötchenstellung. Und plötzlich kam die Stewardess. Ist hier ein Arzt an Bord? Hilde wollte mich gerade noch am Ärmel festhalten, aber ich stand schon im Mittelgang. Und da habe ich das erlebt, hautnah, wie das so ist. Ne? Dann bin ich so durch den Mittelgang geschlendert und die Frauen alle geguckt und konnte genau ablesen, was die denken. Ne? Boah, sieht scheiße aus, der Typ, aber er ist Arzt. Und dann, das war schon toll. Da habe ich mich zu dem kleinen Jungen da runter, dem ging es halt irgendwie schlecht, Kreislauf oder was. Dann kam die Stewardess. Brauchen Sie noch irgendwas? So, ich sag, bringst du mir einen Kaffee? Ja? Machst du 2 Stück Zucker rein, bisschen Milch. Und ey, ihr habt doch diese kleinen Toblerone, bringst du auch noch so. Ja, plötzlich bist du jemand. Dann habe ich dem Kleinen auch so Schokolade gegeben, ne? Wie gedacht, Kreislauf. Für 5 Minuten war ich der Held. Konnte ja keiner ahnen, dass der allergisch gegen Nüsse ist. Ne? Bin dann schnell aufgesprungen. Ist noch ein Kollege an Bord, aber... Ich wollte das auch mal erleben. Das hast du sonst nicht. Das haben doch nur Ärzte in dem Zusammenhang. Ich habe noch nie während eines Fluges die Stewardess gesehen, die sagt, ist hier ein Bofrostfahrer an Bord? Das hast du nicht. wie gesagt, in der Steinzeit gab es das wie heute. In der Steinzeit waren die, die Feuer machen konnten. Das waren die Größten. Das waren die Rockstars der Steinzeit. Einschließlich Gruppitz. Gruppitz. Kennt ihr Gruppitz? Ist das ein Begriff? Gruppitz? Ich meine nicht die blau-roten Fische. Gruppitz. Das Gruppitz, hat Bolle mir erklärt, Gruppitz sind Frauen, die völlig durchdrehen, zum Beispiel bei einer Rockband, die denen hinterherreisen, weltweit und alles für die Touren. Ja. Haben nur Rockstars. So ein Bofrostfahrer hat keine Gruppis. Klar, den brauchst du nicht hinterherreisen, der kommt einmal die Woche. Ja, was willst du denn da? Schade. Wäre doch toll, wenn so ein Bofrostfahrer auch mal Gruppis hätte. Ei. Ah, was gibt's denn heute Backstage? Brokkoli, 500 Gramm, 2,99. Ja, dann immer nur die anderen. Ich kann nur noch mal sagen, die Evolution hat das anders geplant. Die hätte nie gedacht, dass wir Weibchen und wir Männchen uns derart zusammenraufen würden. Guck doch mal sonst im Tierreich. Guck doch mal bei Spinnen. Die Spinnenweibchen fressen nach der Geburt das Männchen auf. Wo alle sagen, Natur ist so grausam. Ja, stimmt. Warum nur bei Spinnen? Oder immer dieses treu, untreu. Monogamie. Monogamie. Gibt's im Tierreich ganz selten. Und die, die monogam sind, guck sie dir an. Stockenten. Präriewühlmäuse. Seepferdchen. Wenn ich ein Seepferdchen wäre, wäre ich auch monogam. Die haben nicht mal Beine zum Wegrennen. Natürlich. Aber wir haben das so gewählt. Als einer der wenigen Lebensformen überhaupt. Wer ist alles verheiratet von euch? Flotzen hoch! Okay, und wer würde nochmal heiraten? Die jetzt noch aufzeigen, da sitzt der Partner daneben. Ja. Ich will ja gar nichts sagen, ich hänge ja selber drin in dem Ding. Da sind wir Männer, da kriegen wir Männer von der Natur unsere Betäubung, dass wir da nichts mitkriegen. Ich weiß noch, als ich geheiratet habe, mein Vater hat mich durch die Kirche geführt. Du wirst ja dann durch den Mittelgang geführt. Dein Vater redet die ganze Zeit, du hörst nicht zu. Ja, hätte ich mal zugehört. Junge, noch kannst du abhauen, noch kannst du abhauen. Wir sind gleich in der Mitte, jetzt musst du Gas geben. Gib Gas, Junge, lauf, lauf. Aber du hörst nicht zu. Hallo, hallo. Junge, hau ab, du Spinner, lauf. Ich weiß, was Sache ist. Hau ab. Ja, zu spät. Dann stehst du vom Pfarrer. Und der meint auch gut mit dir. Der redet nochmal 20 Minuten auf dich ein. Und wollen Sie diese Frau wirklich zu ihrer Angetrauten? Ja. Wollen Sie lieben und ehren, bis das der Tod, was sehr lange sein kann, euch scheidet? Ja. Ja, dann küsse auch, du Vollidiot. Ja, natürlich ist das was Schönes. Wenn du heute... Es gibt ja immer so Befragungen, wenn du dann die Männer fragst, wenn die Frau dabei, würden sie heiraten? Da sagt der Mann, nee, ja, macht doch keinen Sinn, ne? Wir bleiben ja eh nicht zusammen. Die Frauen sind da so ein bisschen pragmatischer. Die sagen, ach, ich will einfach ein schönes Fest haben und will das genießen, egal wie lange das dauert. Schöner Brauch, klar. Alles Warnungen für den Mann. Du kommst aus der Kirche, dann wird Reis geschmissen. Ja, und du kapierst nicht. Heute ist es noch Reis. Morgen fliegen die ersten Tassen. Dann fliegt der Tischgrill. Ja, wir nennen das Bräuche, wir Menschen. Brautstrauß fangen. Wenn du mit deiner Freundin auf eine Hochzeit eingeladen bist und deine Freundin fängt den Brautstrauß, allerhöchste Alarmbereitschaft. Wenn eine Klippe in der Nähe ist, dann, Junge, du hast gerade am Russisch Roulette teilgenommen und die letzte Kugel gewonnen. Schöne Bräuche, schöne Bräuche. Die Braut entführen und wir suchen die auch noch. Das ist doch pervers. Ja. Ich bin ein guter Vater. Wenn Bolle irgendwann heiratet und die Braut wird entführt, ich kenne dann ein paar Jungs aus Kolumbien. Die taucht nicht mehr auf. Naja, wenn du verheiratet bist, dann hängst du halt drin, ne? Es gibt nur noch einen Ausweg. Du lässt dir diese Passage, bis dass der Tod euch scheidet, nochmal genau durch den Kopf gehen. Das war ja weder zeitlich noch räumlich eingeschränkt. Ne? Und vom Motiv war ja auch nicht die Rede. Deine Frau liegt in der Badewanne. Du föhnst dir die Haare. Obwohl du keine Haare mehr hast. Eine kleine Muskelschwäche im Handgelenk. Und in deiner Straße geht das Licht aus. E.ON, neue Energie. Ja. Ich weiß, das sind schwierige Fragen. Ja, der Sinn des Lebens. Ja. Jeder geht damit anders um. Manch einer fragt sich gar nicht, ach, was ist eigentlich mit mir, was passiert eigentlich? Andere nehmen es genauer, andere nehmen es... Ne? Jetzt muss ich aber mal gucken, ob der noch angezogen ist. Was macht der denn? Hilde reicht so ein Abreißkalender. Ne? Hängt bei uns in der Küche. Chinesische Kalendersprüche. Reicht, Hilde. Kommt die mit durchs Leben. So ein Mist. Chinesische Sprüche, steht immer drunter, aus China. Die Sprüche sind so schlecht, die trauen sich noch nicht mal einen Namen drunter zu schreiben. Steht immer noch, aus China. Wenn du loslässt, hast du zwei Hände frei. Erklär das mal einem Gerüstbauer. Wie soll das? Aber aus China, aus China. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Dann guckst du deine Frau an und weißt, das ist eine Drohung. Ja, aus China. So ein Schrott, echt. Kletterst du nicht auf die Berge, siehst du auch nicht die Ferne. Machst du Licht im Keller, ist heller. Das kann ich auch, was soll das? Aber das bringt viele durchs Leben. Schreiben ja viele immer, wenn sie einen neuen Partner suchen. Ne? Früher hast du ja den Partner auf dem Schützenfest kennengelernt. Heute gehst du ins Internet. Parship, elitepartner.de, neu.de. Bolle auch so ein Kandidat. Ne? Die machen ja dann immer, schreiben dann immer einen schlauen Spruch oben rein. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Da bin ich doch wenigstens beim Kennenlernen ehrlich und schreib, was ich will. Lebe nicht dein Leben, mach Wäsche. So, ja, das wäre auf den Punkt. Ja. Da schreibt der Bolle tatsächlich rein, suche Frau fürs Leben. Ich sag, bist du bekloppt? Dir schreiben nur Männer, die sagen, nimm meine. Lass das doch, du musst dich doch ein bisschen präziser ausdrücken, was das angeht. Vielen Dank, Freunde. Ihr wart wirklich... Ein Kind von mir. Das willst du nicht, glaub mir. Ihr wart wirklich ein grotzartiges Publikum. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Das Programm ist ja noch ziemlich neu und alles ist noch so ein bisschen holprig und unrund, aber ihr habt das schon gut gemacht. Und ich hatte wirklich Spaß. Vielen Dank. Ja, komm, ihr könnt ruhig Fotos machen. Die Chicorée ist zu einsam. Los. Allen Foto machen jetzt. Die haben hier, glaube ich, nur 6 Leute von der Chicorée. Die kriegen, wenn, nur ein paar. Alle können sie nicht kriegen. Ich wollte euch zum Schluss als... Ja, mach, komm. Da muss noch mehr gehen. Da muss noch mehr gehen. Ich wollte euch zum Schluss nur mitgeben, es gibt keinen Sinn des Lebens. Wir müssen dem Leben einen Sinn geben. Wir müssen für uns das Beste draus machen. Und wir haben nur eine einzige Aufgabe im Leben, nämlich glücklich zu sein. Und wir sollten uns nicht über jeden Mist aufregen, der uns so begegnet. Guck dir doch die ganze Situation an mit den WikiLeaks. Ja? Guck dir doch den Snowden. Der Snowden. Ja, wir regen uns auf, dass Amerika 100 Millionen Datensätze von uns mitgeschnitten hat. Na und? Bis die bei P angekommen sind. Mir doch egal. Und jeder geht damit anders um. Jeder geht damit anders um. Mit diesem Abhören. Hilde flüstert seit neuestem nur am Telefon. Bolle geht voll auf Provokation. In jedem dritten Satz versteckt er 3-mal Bombe. Bombe. Und rennt dann zum Küchenfenster und guckt raus. Ich sag, so schnell sind die auch nicht hier. Ja, aber wer mich wirklich nervt, ist mein Nachbar und bester Kumpel Karl. Wir gehen manchmal angeln. Seit neuestem verschlüsselt Karl seine Anrufe selber. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon auf meinem Nachttischschränkchen. Hallo? Hier ist Hänsel. Sag was? Hier ist Hänsel, der Strauß blüht, wir können aufs Eis. Sag Karl, bist du das? Nein, hier ist Hänsel. Der Strauß blüht. Ich sag Karl, hast du wieder rohes Fleisch gegessen? Nein. Hier ist Hänsel. Gretel, bist du es? Ich sag, Gretel schläft, ich geb dir die Hexe. Vielen Dank, Team, ihr wart ein Spitzenpublikum. Bis zum nächsten Mal, passt auf.